Das Wichtigste aber ist, sich gegen seine Gegner mit allen Kampfmitteln auszurüsten, deren sie sich gegen uns bedienen könnten. Nicht zufrieden damit, mich auf die ungestüme Gewalt der Demokratie zu stützen, werde ich aus den Spitzfindigkeiten des Rechtes die kunstvollsten Hilfsmittel gewinnen. Wenn man Entscheidungen fällt, die ungerecht und verwegen erscheinen können, ist es wichtig, sie in schönen Worten zu verkünden, sie mit den erhabensten Grundsätzen der Moral und des Rechtes zu unterstützen.